Der ist aber unvereinbar damit, dass Kultur als Sparte der Totalität herrschender Praxis eingefügt wird, so bruchlos vollends wie unter den gegenwärtigen Bedingungen. Einst war die Demarkationslinie zwischen Realität und Kultur nicht so tief gegraben. Die Kunstwerke etwa reflektierten noch nicht auf ihre Autonomie, ihr je eigenes Formgesetz, sondern hatten a priori auch in Zusammenhängen ihren Ort, in denen sie eine wie sehr auch mittelbare Funktion erfüllten. Gerade dem Umstand, dass sie noch gar nicht so sehr als Kunstwerke sich setzten, wie es uns fast selbstverständlich dünkt, ist vieles von ihrem runden, umfangenden Gelingen, ja von ihrer künstlerischen Gewalt zuzuschreiben. Paul Valéry hat das in vielen seiner Essays behandelt, ohne der Phrase vom Menschen zu verfallen, für den angeblich alles da sei. Liest man heute etwa die Künstlerbiografien von Vasari, so gewahrt man mit Staunen, wie oft er an den Malern der Renaissance ihre Fähigkeit, die Natur nachzuahmen, also ähnliche Porträts zu liefern, als besonders rühmlich hervorhebt. Seit der Erfindung der Fotografie ist diese mit praktischen Zwecken verwachsene Fähigkeit in der Malerei stets gleichgültiger geworden, auch an älterer. Aber schon Valéry hegte den Verdacht, als dankte jene Malerei ihre ästhetische Authentizität eben dem, dass sie noch nicht auf einen chemisch reinen Begriff des Ästhetischen vereidigt war. Als würde Kunst am Ende zur Kunst nur dort, wo sie gar nicht sich selbst als Kunst meint, ohne dass doch aus sogenanntem Gemeinschaftswillen solche Unschuld sich wiederherstellen ließe. Jedenfalls hat der Begriff der Kultur durch die Emanzipation von den realen Lebensprozessen, die er mit dem Aufstieg des Bürgertums und mit der Aufklärung durchmachte, sich in weitem Maß neutralisiert. Seine Spitze gegenüber dem Bestehenden, an der doch Kultur ihr eigenes Wesen hat, ist abgeschliffen. Die Theorie des späten, resignierten Hegel, die den Begriff des absoluten Geistes ausschließlich den Kultursphären im engeren Sinn vorbehält, ist der erste, bis heute wohl auch der bedeutendste theoretische Niederschlag dieses Sachverhalts. Der Neutralisierungsvorgang, die Verwandlung der Kultur in ein eigenständiges und der Beziehung auf mögliche Praxis gänzlich Entäußertes, macht es dann möglich, sie dem Betrieb, von dem sie unermüdlich sich reinigt, widerspruchslos und ohne Gefahr einzupassen. Daran, dass heute etwa die extremsten künstlerischen Manifestationen von offiziellen Institutionen gefördert und vorgestellt werden können, ja, dass sie es müssen, um überhaupt noch hervorgebracht werden und gar ein Publikum zu erreichen, während doch der Sinn dieser Gebilde allem Institutionellen entgegen ist, daran lässt sich etwas von der Neutralisierung des Kulturellen ebenso wie von der Vereinbarkeit des Neutralisierten mit der Verwaltung ablesen. Indem der Kulturbegriff seine mögliche Beziehung auf Praxis einbüßt, wird er selbst ein Moment des Betriebs. Das polemisch Unnütze darin wird zum Nichtigen oder zum Schlechten Nützlichen, zum Schmieröl, zu einem für anderes Seienden, zur Unwahrheit, nämlich schließlich den für Kunden kalkulierten Waren der Kulturindustrie. Das wird vom Unbehagen am Verhältnis von Kultur und Verwaltung heute registriert. Die vollends vergesellschaftete Gesellschaft lässt nichts draußen und das affiziert den Sinn des erfassten Kulturellen. Lassen Sie mich das Ihnen drastisch verdeutlichen. Vor einiger Zeit kam mir eine kleine Schrift, ein Pamphlet, sagte man auf Amerikanisch, in die Hände, offenbar für die Bedürfnisse solcher verfasst, die Kulturreisen durch Europa unternehmen, wozu immer das gut sein mag. alle wichtigeren künstlerischen Feste des Sommers und wohl auch des Herbstes waren darin verzeichnet.